Provinz. Was ich daran schätze, die Leerstände in den Zentren der Kleinstädte. Leerstehende Häuser haben mich immer schon fasziniert. Oft stehen die morschen Türen offen oder irgendjemand hat eine der Scheiben im Erdgeschoss eingeschlagen. Oben an der Küste schlich ich mich mit einigen Freunden vor vielen Jahren mal in eine verfallene Mühle. In einer Kiste fanden wir völlig unversehrte Nachthemden. Dazu einen Schwung Briefe, die teilweise sogar noch mit Heil Hitler unterschrieben waren. Auf einer Kommode lag ein Bild. Jemand hatte recht naturgetreu einen grünen Hügel gemalt. Darauf befand sich eine Gruppe von Kindern, die sich bei den Händen fassten, so einen Kreis bildeten und offensichtlich um einen blühenden Obstbaum tanzten. Ein wenig abseits grasten ein paar Schafe. Und die Sonne schien auch. Heile Welt also. Provinz, leerstehende Häuser, ich mag das. Entsprechend habe ich damals nach dem Bild gegriffen und es mitgenommen. Es hängt heute noch an einer Wand unmittelbar vor mir. Gerade jetzt im Frühling ist es eine echte Hilfe. Gehe ich doch selber kaum vor die Tür. Höchstens mal rüber zur Tanke. Oder rechts runter bis an die Ecke zur Bank. Kurz davor befand sich bis vor wenigen Tagen noch ein türkischer Kiosk. Doch das Ladenlokal ist neuerdings komplett verwaist. Kahle Wände mit zum Teil von der Wand gelösten Tapeten und auf dem Boden Linoleum, das hier und da leicht in die Höhe ragt. Mehr ist nicht zu sehen. Verfall. Man muss dieses Wort noch aussprechen dürfen, auch im Frühling. Auf die schmutzige Glasscheibe des Schaufensters hat jemand Plakate geklebt. Fein, säuberlich nebeneinander. Bruce Springsteen steht darauf. Offensichtlich spielt er hier in der Stadt. In einem Club, in dem sonst nur Musiker aus der Nachbarschaft absteigen oder solche, die vor 20 Jahren mal einige wenige Auftritte mit den australischen Beasts of Bourbon absolviert haben. Auch die kennt ja kaum noch jemand. Meistens kommen sie montags hier in diese Stadt, diese Bands aus Melbourne, Baltimore oder sonst woher. Andernorts kriegen sie an diesem Tag kein Engagement. Hier spielen sie auf Kasse vor 7 oder auch 8 Zahlenden. Und oben im ersten Stock stehen ein paar Betten, im Kühlschrank eine Packung ranzige Margarine und ein halber Liter Milch, den, wer schlau ist, besser dort auch stehen lässt. Bruce Springsteen also. Heutzutage bist du von nichts und niemandem mehr sicher. Erst bei ganz genauem Hinsehen stelle ich fest, hier handelt es sich um eine sogenannte Springsteen-Coverband. Eine Coverband. So ist das also. Das bringt mich zurück zum Anfang. Provinz und was ich daran schätze. Provinz. Was ich daran schätze? Die Coverbands natürlich. Die schätze ich ganz besonders. Ihre Auftritte hier sind ausgesprochen gut besucht. Die Lokalzeitung lobt anschließend ein ums andere Mal überschwänglich. Sie klangen wirklich wie das Original. So der immer wiederkehrende Tenor der Berichterstattung. Wäre das Leben insgesamt nicht so hektisch und fürchterlich anstrengend vor Plakaten von Coverbands, könnte ich glatt mehrere Stunden verweilen, so wie andere, pardon, vor Knut, dem Eisbären. Ein Plakat etwa ist mir unvergessen, im Gegensatz zum Namen der Band, der ist mir längst entfallen. Die vier Musiker, allesamt mit schwer getönten Sonnenbrillen auf der Nase, posieren auf diesem Plakat mit wehenden Haaren, weißen Turnschuhen und eleganten Handkoffern vor einem Hubschrauber, dessen Rotorblätter offensichtlich noch auf Hochtouren laufen. Hui, denke ich und fragte mich, wo dieses Bild wohl entstanden sein mochte. In Los Angeles, New York, Paris? Auch hier verweilte ich längere Zeit vor dem Plakat und stellte schließlich fest, es handelte sich um eine Bon Jovi-Coverband, die sich hier um echtes internationales Flair bemüht hatte und nun für einen Auftritt warb. Für mich stand abschließend fest, jeder einzelne dieser sonnenbebrillten Fuzzis hatte sein Zimmer womöglich in Gänze mit diesen Postermotiven tapeziert. Und ich war mir sicher, wer jeden Morgen als erstes solchermaßen auf sein eigenes Konterfei starrt, kann es durchaus schaffen, sich nachhaltig selber zu täuschen, auch ohne Drogen. Mir selber geht es übrigens ganz ähnlich. Minutenlang starre ich gelegentlich auf mein Bild an der Wand, ergötze mich an den Kindern, die so lieblich um einen blühenden Obstbaum tanzen, und verharre schließlich auf einem der etwas abseits still und vergnügt vor sich hin grasenden Schafe. So lange, bis ich mir sicher bin, du bist ein Schaf. Why can't you be more? Provinz. Was ich daran schätze? Die Eisdiele. Hier ist jede Portion dreimal so groß wie in München und immer noch doppelt so groß wie eine in Hamburg. Seitlich des Lokals sind insgesamt 32 weiße und schwarze Quadrate so auf den Gehwegplatten angeordnet, dass sie ein Schachfeld ergeben. Ein gutes Dutzend alter Männer, vermutlich sind es tagtäglich dieselben, steht um das Feld herum, gestikulierend, schimpfend, schwadronierend. Einer von ihnen muss offensichtlich den Schlüssel für die große neben dem Feld stehende Kiste haben, in der nämlich werden die Spielfiguren jeden Abend sicher verstaut und verschlossen. Manchmal schaue ich den Alten eine Weile zu, wie sie durch ihre Bauern- und Turmlandschaft schlendern und schließlich eine Figur nach vorne ziehen, zur Seite oder aber nach hinten. Das beste mir bekannte Lied zum Thema Schach stammt übrigens von der alten Deutschrockband Ihre Kinder, die es schon lange nicht mehr gibt. Auf dem Schachbrett, da lernst du das Laufen, denn hier steht immer ein Bein. Läufer schießen quer und wen's nicht trifft, den stampfen Türme in den Boden. Der Sänger der Band hörte auf den Namen Sonny Hennig. Sonny hatte das Talent, seine Texte in Blues- und soulartige Melodien zu packen, die er auf reizvolle Art ungelenk vortrug. Etwa, wenn er bestimmte Silben dehnte, ohne dabei in übertriebenen Pathos zu verfallen. Herbert Grönemeyer kann das übrigens auch. Ihn finde ich immer dann gut, wenn er zumindest ein wenig so klingt wie Sonny Hennig. Auf dem neuen Album tut er das vornehmlich nach hinten raus. Aber es ist nun einmal, wie zuletzt schon an anderer Stelle angemerkt. Nach hinten raus passieren oft die merkwürdigsten Sachen. Übrigens auch und gerade im Schach. Und wen's nicht trifft, den stampfen. Türme in den Ich gewöhn mich nicht an keinen Augenblick. Was erstaunlich ist, macht keinen Sinn für mich. Weil deine Leichtigkeit so gegenwärtig bleibt. Ich will zu dir. Wenn die Libellen schwirren, weil es Sommer wird und weil so viel Licht leuchtet nur mein Herz nicht. Wenn ich nichts kapier, weil ich mich nur verliere, will ich zu dir. Wenn ich beim Plaudern bin, schönes Volk umringt, wenn mir die Schmeichelei bei mein Hirn aufweicht, wenn ich von heißer Luft nur noch um Hilfe ruf, will ich zu dir, will ich zu dir, wenn ich nur um Hilfe ruf, wenn es dunkel wird, ich durch eine Wand. Wenn die Lösung fehlt, weil ich mich nur noch verfehle. Dein letzter Ton verklang so lange schon. Und auch dein Seelenreich befehlt so sehr. Ich gewöhn mich nicht an keinen Augenblick. Was erstaunlich ist, macht keinen Sinn für mich. Weil quer übers Herz liegt die Erinnerung. Sie bleibt immer jung. weil quer über meinem Herz liegt die Erinnerung, sie bleibt immer jung. Provinz, was ich daran schätze, die Diskotheken. Dabei interessiert mich die Musik der DJs dort offen gestanden häufig nicht so sehr. Mich interessiert vielmehr, dass ich überhaupt eingelassen werde, denn das ist nun mal keine Selbstverständlichkeit. Ich bin keine 20 mehr. Die Türsteher am sogenannten Ring in Köln würden mich vermutlich am Kragen packen, kaum dass ich den roten Teppich im Eingangsbereich ihres Tempels auch nur mit der Spitze eines meiner beiden Schuhe betrete. Aber hier in der Provinz ist das alles kein Problem, war es nie, wobei ich mich nicht als typischen Disco-Gänger bezeichnen würde. Zu meiner Zeit als Teenager waren Diskotheken bei weitem nicht das A und O abendlicher Unterhaltung. Es gab eine ganze Reihe andersartiger Kaschemmen, die gibt es zum Teil auch heute noch, in denen man sich damals ebenfalls durchaus amüsieren konnte. Teestuben, Billardsalons, Kneipen, Jugendzentren. Ich würde sogar sagen, Diskotheken spielten eine eher untergeordnete Rolle. Von den sogenannten Großraumdiskos war überdies fast weit und breit noch rein gar nichts zu sehen. Eine einzige gab es nach meiner Erinnerung in der näheren Umgebung der Stadt, in der ich lebte. Der Besitzer war ein Ex-Boxer und besaß neben seinem Riesenschuppen noch einige Mietshäuser. Eine kurze Zeit lang zählte auch ich zu seinen Mietern. Ich stutzte damals, als er mich zur Unterzeichnung seines Mietvertrages in einem Puffbar bat. Wie sich später herausstellte, war auch die sein Eigentum. Ende der 70er Jahre betrat ich als zu diesem Zeitpunkt bereits wieder Ex-Mieter seine Großraumdisco, die grob geschätzt 3000 Leute fasste. Und genau so viele ungefähr waren an dem Abend erschienen. Die DJs des Ladens freilich hatten Sendepause. Auf der Bühne nämlich stand an diesem Abend eine Band, Supermax. Der Frontmann Kurt Hauenstein gab mit seiner langen blonden Mähne eine verdammt charismatische Figur ab. Es war ungewöhnlich zu dieser Zeit, dass ein Disco-Act als Band auf die Bühne stieg. Aber Supermax waren ungewöhnlich. Kein Lied brach Ende der 70er Jahre mit einer ähnlichen Vehemenz in Kreise ein, die dem Phänomen Disco im Grunde in eher herzlicher Abneigung verbunden waren, wie ihr Song Love Machine eben das tat. If you need Provinz. Was ich daran schätze, die Gasthäuser. Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Fleischportionen im Durchmesser fast so groß wie die Reifen eines Schaufelbaggers. Irgendwann in der Mitte etwa der 80er Jahre hatte es mich mit einigen Freunden für einige Tage nach Bayern verschlagen. Eine Woche etwa hielten wir uns in Kaufbeuren auf und abends gingen wir in eins der örtlichen Gasthäuser, redeten über Gott und die Welt und die Zukunft. Bis auf einen innerhalb unserer Runde. Er schwieg. So wie er auch den ganzen Tag über zumeist schwieg. Den ganzen Tag über. Wir hielten uns in einem geräumigen Einfamilienhaus auf. Der Großteil unseres Trupps verbrachte die Zeit im Keller. Ich selber saß nach meiner Erinnerung zumeist im Wohnzimmer des Hauses. Der Besitzer hatte auf dem Tisch ein Gerät stehen, das ich hier in Kaufbeuren erstmals kennenlernte. Einen Schachcomputer. Das Teil faszinierte mich, tut es heute noch. Es ist zum Beispiel gar nicht lange her, da verwickelte mich ein Betrunkener in einer Kneipe in ein Gespräch und fragte mich, wie viele Stellungen ich kenne. Klar, ich wusste, was er meinte. Aber ich sagte ihm, dass die meisten Stellungen immer noch mein Schachcomputer kennt. Das machte ihn glücklicherweise halbwegs sprachlos. Schachcomputer, dieser hier in Kaufbeuren, öffnete mir nachhaltig die Augen. Wenn ich ihn schlug, musste ich mich nicht dafür entschuldigen. Und gewann er, konnte ich ihn laut Hals verfluchen, ohne dass mir das irgendwie peinlich sein musste. Manchmal rief jemand aus dem Keller heraus meinen Namen, zumeist war es Friedel. Klaus, rief er, kannst du kurz runterkommen? Missmutig stand ich dann auf und stieg die Treppen hinab in den Keller. Dort befand sich ein Tonstudio. Ich schnappte mir mein Instrument, ein Tenorsaxophon, setzte den Kopfhörer auf und positionierte mich vor einem Mikrofon im Raum. Ein fast fertiggestelltes Lied wurde mir von einem kleinen Nebenraum aus zugespielt und an einer bestimmten Stelle galt es für mich, einige Töne zu platzieren. Am Mischpult saß ein hagerer, großer Kerl mit langen, blonden Haaren. Wie wir als Musiker an den als Produzenten geraten waren, vermag ich absolut nicht mehr zu sagen. Aber er saß da, stundenlang und schwieg. War er mit einer Aufnahme unzufrieden, vermied er jeden Kommentar und ließ das Band einfach wieder von vorne laufen. War die Aufnahme endlich im Kasten, beließ er es bei einem einfachen Gut. Der Mann war Kurt Hauenstein. An den elektronisch verbrämten Reggae, den er mit unserer zu dieser Zeit bereits reichlich abgetakelten Band da in tiefster Provinz produzierte, glaubte ich persönlich nicht eine Sekunde lang. Dennoch protestierte ich nicht mit einem Satz gegen das, was wir da veranstalteten. Das hätte wohl auch wenig Sinn gemacht. Innerhalb einer Diskussion mit Kurt Hauenstein hätte ich den Kürzeren gezogen. Ich wusste das. Ich bewunderte seine Art, mit wenigen Worten durch eine ganze Woche zu gehen, an deren Ende etwas stand, das seine Handschrift trug. Nur seine. Die Lieder freilich sind am Ende nie veröffentlicht worden. Ich gäbe viel dafür, sie einmal noch hören zu dürfen und müsste ich dafür bis Kaufbeuren fahren. Den Schachcomputer würde ich diesmal links liegen lassen. Rest in Peace, Kurt Hauenstein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian und eine angenehme Nacht noch. a drop leaf window with cats and broken yards, sunflowers and paint cans and stolen shopping carts, and nothing to be proud of and nothing to regret. All of that to make us yet. All of that to make us yet. Have a single heartbreak, I celebrate and mourn. A single shining sister and all the tricks of dawn. A single yellow duvet, a single switch to flick, but a thousand boxes yet to take. A thousand boxes yet to take. Rochdale girl and 45 CDs. Got a house that you can smoke in, so all my friends found me, and they found me full of myself and bloody-minded will. And a shared a box to fill. Down in a pool room, shooting a game of pool.